Ich heiße Robert Giska und bin Kunstfälscher. Aber keiner von diesen kleinen Wald- und Wiesenfälschern, die sich einen kurzen Abschnitt der Kunstgeschichte vornehmen und ihn auswendig lernen. Nein, ich habe die Mona Lisa gefälscht, ja. Die Mona Lisa im Pariser Louvre ist von mir. Vor allem aber habe ich einem Staat einen Nationalmaler gegeben. Und von dieser Episode, einer der schönsten in meinem Leben, möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Aber zunächst einiges zu meiner Persönlichkeit. Hier möchte ich vorausschicken, dass es niemals meine Absicht gewesen war, mein Talent wirklich schöpferisch auszunützen. Ich habe niemals das gefühlt, was man eine ethische Verpflichtung der Kunst gegenüber nennt. Ein unmoralischer Mensch, würden Sie sagen. Na ja, ganz recht, ich will es auch nicht leugnen. Aber bedenken Sie, ich bin, meiner Veranlagung nach, kein Revolutionär. Und zum akademischen Künstler tauge ich erst recht nicht. Ich muss Ihnen sogar sagen, dass ich diese Dekadenzerscheinungen, die nach wenigen Jahren nur noch Namen in einem alten Katalog sind, herzlich verachte. Sehen Sie, andere Künstler suchen berühmt zu werden. Bei uns Fälschern aber ist es mit der Karriere vorbei, so wie man die Anonymität verloren hat. Ich habe also vor den anderen das voraus, dass ich die Anonymität nicht scheue. Bei mir war schon immer der Erwerb von Reichtum die treibende Kraft. Und ihm musste jeglicher künstlerische wie auch moralische Einwand weichen. Auf meine Art bin also auch ich gewissermaßen ein gerader Mensch. Also, wie ich schon sagte, die Mona Lisa ist nicht mein einziges Meisterwerk, aber sie ist das erste, mein Gesellenstück sozusagen. Das nächste war ein kleiner Della Francesca, er hängt in London, und mit diesem allein hatte ich mir schon einige Jahre Müßiggang verdient. Und so beschloss ich, nach Ägypten zu fahren. Damals bedeutete das eine Seereise von etwa einer Woche. Nun, Sie wissen ja, wie das so bei uns Künstlern ist, die Muse lässt sich nicht einschläfern. Und so juckte es mich schon auf dem Schiff in den Fingern und ich malte einen kleinen Rubensakt. Kein Meisterwerk, das will ich zugeben, aber sind denn schließlich alle Bilder von Rubens Meisterwerke? Na, in Kairo war gerade Saison und zur Zeit der Saison ließ sich damals in Kairo so gut wie alles verkaufen. Und kaum war das Bild trocken, lernte ich auch schon in Shepherd's Hotel, wo ich übrigens wohnte, einen etwa 75-jährigen östlichen Potentaten kennen, von dem ich annehmen durfte, dass er für dieses saftige, rubensche Lendenstück Interesse haben würde. Und so bot ich es ihm an. Ja. Das Bild ist nicht schlecht. Der Ausdruck nicht schlecht getroffen. Gar nicht schlecht getroffen. Ein schönes Bild. Wie alt ist es? Nun, es ist ein Rubens. Es dürfte aus seiner mittleren Periode stammen. So, mittlere Periode? Sagen Sie, was bedeutet das, mittlere Periode? Nun, das bedeutet das beste Mannesalter, nicht wahr? Sie zum Beispiel, Sie sind in Ihrem besten Mannesalter, also in Ihrer mittleren Periode, wenn ich so sagen darf. Ja, das dürfen Sie sagen. Ja, das kann man sagen. Ich bin in dem besten Mannesalter. Das Bild ist gut, ja. Ich werde es kaufen. Von wem, sagen Sie, ist es? Von Rubens. Peter Paul Rubens, Maler der niederländischen Schule. So, ja. Hm. Ich werde es kaufen. Nehmen Sie einen Scheck. Ich habe mein Scheckbuch bei mir. Wie viel, sagten Sie, soll es kosten? Wie viel, sagten Sie? Der Preis war gut, aber künstlerisch war es kein Triumph. Denn hier hatte natürlich das Sujet und nicht die künstlerische Übertragung den Ausschlag gegeben. Der Potentat hätte das Bild sicherlich nicht genommen, wenn es ein Blumenstillleben gewesen wäre. Na, also jedenfalls blieb der Erfolg nicht aus. Am anderen Tage kam ein Mann zu mir ins Hotel. Verzeihen Sie, ich bin Kunsthändler. Eigentlich ist das nicht zu verzeihen. Ja, ich bin Kunsthändler. Ich habe das Bild gesehen, das Sie dem Maharaja von Sakuntala verkauft haben. Ach, das war der Maharaja von Sakuntala. Wussten Sie das nicht? Nein. Ha. Sein Gewicht wird mitsamt dem Gewicht seiner Lieblingsfrau alljährlich von seinen Untertanen in Diamanten aufgewogen. Dann hätte ich ja den doppelten Preis verlangen sollen. Den hat er bereits verlangt und bekommen. Er hat das Bild seinem Freund, dem Nabob von Rapunzel verkauft. Lässt der sich auch in Edelsteinen aufwiegen? Nein, er verkauft sein Badewasser für Platinbarren an die Mitglieder seiner religiösen Sekte. Na ja, damit lässt sich auch was verdienen, vor allem, wenn man öfters badet. Ja, nun also zu Ihnen, mein Freund. Was wollen Sie von mir? Ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie noch mehr von diesen Bildern haben. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Wo denken Sie hin? Glauben Sie denn, ich reise in Rubens Akten? Oh, es braucht kein Rubens zu sein. Verstehen Sie, es kommt mehr auf das, wie soll ich das sagen, auf das Dargestellte an. Ich habe viele Interessenten, die an derlei Sujets sehr interessiert werden. Ich werde sie gut bezahlen. Noch darüber ließe sich reden. Vielleicht könnten wir zu einer Einigung kommen. Kurz, ich malte der Kavalierswelt, die sich zur Saison am Nil traf, einige Bilder, in denen, ich muss das gestehen, ich auf künstlerische Transzendenz völlig verzichtete, um die gewünschten naturalistischen Effekte hervorheben zu können. Aber es versteht sich, dass dieses geistige Klima nicht dazu angetan war, mich meine künstlerischen Ambitionen verwirklichen zu lassen. Und so beschloss ich, dieses Land wieder zu verlassen. Ich fuhr zunächst nach Konstantinopel, verfertigte dort einen kleinen byzantinischen Ikon aus dem 13. Jahrhundert, den ich an das türkische Nationalmuseum verkaufte und bestieg den Orientexpress, um in westlichere Regionen zurückzukehren. Und nun beginnt das Abenteuer, von dem ich Ihnen erzählen möchte. In der ersten Dekade des Jahrhunderts war der Orientexpress noch ungleich romantischer als heute, da Chrom und Leder den roten Plüsch und die eingelegten Holzornamente verdrängt haben und seine Abfahrtszeiten mehr oder weniger im Kursbuch abgelesen werden können. Schon eine Stunde nach der Abfahrt lernte ich beim Dinner im Speisewagen eine außerordentlich hübsche junge Dame kennen. Sie trug eine dunkle Brille und rauchte russische Zigaretten aus einer langen Elfenbeinspitze. Ich setzte mich ihr gegenüber. Entschuldigen Sie, Sie sind doch sicherlich eine Spionin. Ganz recht. In wessen Diensten befinden Sie sich denn? Vorläufig arbeite ich für die Prozegowina. Aha, die Prozegowina. Bezahlt ihr denn gut? Ach, eigentlich nicht. Im Augenblick ist mir die prozegowinische Regierung sogar noch mehrere Monatsgehälter schuldig. Na, warum gehen Sie denn dann nicht zu einem anderen Lande über? Man muss bescheiden anfangen. Hm. Ich betrachte die Prozegowina als Sprungbrett. Wer weiß, vielleicht kann ich schon im nächsten Krieg für eine Großmacht arbeiten. Ja, na, das wäre ja wirklich fein. Ach ja. Wissen Sie, der Wunschtraum einer Spionin ist, im Krieg für zwei einander verfeindete Großmächte zu arbeiten. Aber nicht an jede bringt es dazu. Nein, nein, nein. Ja, wir Menschen wollen eben alle hoch hinaus. Wir stecken unsere Ziele zu weit, anstatt wunschlos dahin zu leben. Oh, Sie sind ja ein rechter Philosoph. Man macht sich über so manches seine Gedanken. Machen Sie sich nie Gedanken? Ich? Nein. Warum? Och, ich dachte nur so. Hat Ihr Beruf denn eine Zukunft? Oh, Spionin ist kein schlechter Beruf. Hm. Bedenken Sie, welche Berufe stehen denn heute einer Frau offen? In ein paar Jahren wird vielleicht die Emanzipation um sich gegriffen haben, aber so weit sind wir ja heute noch nicht. Sind Sie Diplomat? Ehrlich gesagt, nein. Obwohl ich es im Moment wünschte zu sein. Aber Sie brauchen sich nicht zu bemühen, ich bin keiner. Ich finde Sie übrigens reizend. Sind Sie Prozegowinerin? Nein, ich bin in Przemysl geboren. Mein Vater war kaiserlich-königlicher österreichisch-ungarischer Husarenbrigadegeneral. Und meine Mutter war eine Jüdin aus Omsk. Aha. Für eine Spionin sind Sie ungeheuer offen. Na klar. glauben sie mir, damit kommt man am weitesten. Da glauben die Diplomaten nämlich nicht, dass man Spionin ist. Sie glauben es mir doch sicherlich auch nicht. Ich? Nein, keineswegs. Sehen Sie, ich glaube Ihnen nämlich auch nicht, dass Sie kein Diplomat sind. Fein. Auf dieses gegenseitige Misstrauen wollen wir etwas trinken. Mhm. So tranken wir ein paar Stunden dahin, zuerst in meinem Abteil. Und als mein Vorrat dann erschöpft war, gingen wir in Ihr Abteil im nächsten Waggon. Später ging ich wieder in mein Abteil und noch später in Ihr Abteil, diesmal im Pyjama. Meine Brieftasche hatte ich bei mir, man weiß ja nie, wann man sie gebrauchen kann. Und noch viel später, also das heißt, inzwischen war es wieder früh, ging ich wieder in mein Abteil. Oder vielmehr, ich wollte in mein Abteil gehen, aber ich kam nur bis zum Ende des Waggons meiner Freundin, denn das war inzwischen das Ende des Zuges. Mein Waggon war abgehängt worden. Oder vielmehr, die beiden Waggons, die in die Prozegowina führen, waren von dem Zug, in dem ich nach Paris hatte fahren wollen, abgehängt worden. Und in einem dieser beiden Waggons befand ich mich im Pyjama. Ich ging zurück und klopfte an die Tür meiner Freundin. Ach, Sie sind wieder da? Ja, und ich bleibe auch vorläufig da. Wie seltsam ihr Männer doch seid. Man verspricht euch nichts und doch macht ihr gleich Besitzansprüche geltend. Aber alle seid ihr so. Aber Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass bei Frauen solche Fälle nicht vorkommen. Aber mir nicht. Ich laufe Ihnen doch nicht nach. Erfinden Sie, dass ich Ihnen nachlaufe? Gewissermaßen ja. Also, da muss ich Sie nun leider enttäuschen. Ich mache nämlich hiermit aus der Not eine Tugend. Oh, wieso eine Tugend? Naja, die Redensart ist vielleicht hier nicht ganz am Platze. Aber verstehen Sie, ich habe kein eigenes Abteil mehr. Also zumindest nicht in diesem Zuge. Und nun sind Sie gewissermaßen das Einzige, was ich auf der Welt habe. Ja, das heißt also außer dem Pyjama, den ich anhabe, und meiner Brieftasche. Abgehängt? Mhm. Ja, aber das ist doch recht peinlich. Richtig. Ich befinde mich, wie Sie sagen, in einer ungewöhnlichen und wirklich etwas peinlichen Lage. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Ja, bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, darüber nachzudenken. Ich bin nämlich solche Situationen auch nicht gewöhnt. Vielleicht sollten wir noch einen Cognac trinken. Sehr gerne. Das ist zwar keine endgültige Lösung, aber vielleicht hilft es, eine zu finden. Wir überlegten eine Zeit lang, wie wir der Situation Herr werden könnten, aber wir waren zu müde, um den ganzen Ernst der Lage zu überblicken. Schließlich jedoch kam uns ein unerwarteter Umstand zu Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass diese Reise im tiefsten Winter stattfand. Ja, also jedenfalls sage ich es jetzt hiermit. Also es war Anfang Februar und trotz der Tatsache, dass wir in südlichen Regionen fuhren, war es bitterkalt, das heißt draußen. Im Abteil war es warm und mir war es sogar ganz besonders warm. Seit einiger Zeit fuhr der Zug, wenn ich die beiden noch übrig gebliebenen Waggons so nennen darf, langsamer und plötzlich blieb er stehen. Wir hatten inzwischen die letzte Flasche geleert und überlegten, was wir jetzt trinken könnten. Denn nun schien es plötzlich kälter zu werden. Der Zug stand beunruhigend lange. Und schließlich hörten wir Männerschritte den Gang entlang kommen. Was machen wir? Es hat geklopft. Wir können doch nicht öffnen. Warum denn nicht? Sie sind doch im Pyjama. Ja, das macht doch nichts. In diesen südlichen Regionen hat man sicherlich Verständnis für solche Situationen. Wir sind ja doch alle menschlich, nicht wahr? Und die Leute hier ganz besonders. Herein. Na, das nenne ich aber einen ungewöhnlichen Besuch. Ich bin der Lokomotivführer von diesem Zug. Und dieses ist mein Freund, der Schaffner. Ja, ich glaube, wir kennen uns. Und dieses ist mein Freund, der Heiz. Ja. Na, ist ja entzückend. Drei so treue Freunde. Das ist aber wirklich schön, nicht wahr? Oder sollte es sich hier vielleicht um eine Zweckfreundschaft handeln? Wir fahren diesen Zug. So, naja. Und was verschafft uns die Ehre? Wir haben leider unseren Cognac eben ausgetrunken, aber ich nehme an, Sie haben ja ohnehin keine Zeit, denn so ein Zug, der will ja doch gefahren sein, nicht wahr? Ja, eben. Aber Lokomotive ist kaputt. Wir können nicht weiterfahren. Aha. Naja, also dann müssen wir eben mal vorläufig hierbleiben, nicht? Ich hätte sowieso einiges zu überlegen. Naja, aber wir können doch nicht hierbleiben. Entschuldigung, bitte um Vergebung, aber was soll ich denn machen? Ich meine, ich habe leider gar keine Erfahrung im Reparieren von Lokomotiven. Verzeihen Sie eine Frage, liebster Schaffner. Ja, wie weit ist es denn bis zur nächsten Stadt? Ja, also nach Vlastopol sind es 300 Kilometer. Hm. Aber vorher kommt ein Dorf, es heißt Romp. Bis dahin sind es nur 200 Kilometer. Aber die Bewohner sind nicht sehr freundlich. Es sind blavatsische Pferdediebe. Sie mögen Fremde nicht. Schlecht, das ist schlecht. Ja, ja. Und wie lange dauert es, bis der Schaden repariert ist? Das weiß ich nicht. Wenn Sie uns Geld geben, können wir den Schaden vielleicht in ganz kurzer Zeit selbst reparieren. Ja. Entzückend. Daher weht der Wind also. Und wenn wir Ihnen nun kein Geld geben? Dann wir bleiben hier. Hm. Aber es ist kalt. Ja, und der nächste Zug kommt erst Donnerstag. So. Ja. Na, und was kostet der Spaß? Ich meine, die Reparatur? 650 Zrini, 200 für mich, 200 für Schaffner und 250 für Heizer. Na, warum bekommt denn der mehr? Es war seine Idee. Ja, meine Idee. So, na, dann verdienen Sie allerdings die extra 50 Zrini. Machen Sie das öfters? Nein, der Heizer hat den Einfall heute erst gehabt. Ich nenne das Erpressung. So? Sind Sie gar nicht weit weg von der Wahrheit. Also gut, meine Herren, 500 Zrini für alle zusammen. Zu wenig? Ja. Wir haben Frauen und Kinder. Ja. Naja, das macht ja nichts, aber sicherlich bekommen Sie doch auch noch von den anderen Reisenden was. Nein, es gibt nur noch einen. Na, mit dem rede ich. Er ist ein Geschäftsreisender aus Frankfurt. Oh, dann lass ich's lieber. Hat er Ihnen schon Geld gegeben? Ja. Na also, dann ist doch gut. Hier, Freunde, 650 Srini, wenn ich bitten darf. Und jetzt fahren Sie weiter. Kommen Sie, machen Sie keine Schwierigkeiten. Drehen Sie die Heizung wieder an, mir ist kalt. Danke, jetzt wir fahren ganz schnell. Ja, und es wird wieder ganz warm. Das sehen Sie. Ich weiß doch, auf wen ich mich verlassen kann. Das auch noch. Auf jeden Fall müssen wir die Sache sofort ins Ludiwatz melden. Na, das wird wohl wenig Zweck haben. Wir können ja gar nicht beweisen, dass die Lokomotive nicht wirklich kaputt war. Und die werden doch einfach nicht zugeben, dass sie Geld von uns bekommen haben. Außerdem können Sie versichert sein, dass der deutsche Geschäftsreisende die Sache sofort in die Hand nehmen wird. Übrigens kann man ja im Pyjama sowieso nicht allzu viel unternehmen. Ich meine, in diesem besonderen... Also, na gut. Nun, sagen Sie mal... wollte ich fragen, wie heißen Sie eigentlich? PN22217. Das ist ja entzückend. Also, soll ich Sie vielleicht einfach kurz PN nennen? Liane ist besser. Bitte. Gut, Fräulein Liane, ich heiße Robert Giska. Ich habe eine Idee. Was hat wohl eigentlich so ein Heizer zu tun? Der heizt. Der heizt, ja. Naja, also das kann ja eigentlich jeder. Ja, richtig. Aber es ist nicht eines jeden Aufgabe. Ganz recht. Schaffner! Herr Schaffner! Ja, bitte, Sie haben gerufen. So ist es. Holen Sie mir doch einmal den Heizer zurück, ja, bitte. Ja, mein Herr. Wenn der Heizer weggeht, dann wird es ja wieder kalt. Ja, aber nur für ganz kurze Zeit. Bedenken Sie mal, ich kann doch nicht am Bahnhof in Slüdjewatz im Pyjama ankommen. Ich meine, das ist ja wirklich, also sicherlich selbst in der Prozegowina nicht üblich. Sie haben mich gerufen? Ich habe mir erlaubt, ja. Möchten Sie sich weitere 100 Srünji verdienen? Ja. Bitteschön. Dann ziehen Sie sich aus. Ich meine, sehen Sie mich nicht so merkwürdig an, den Pyjama möchte Sie anziehen von mir. Ich ziehe mich auch aus zu diesem Zwecke. Also wir ziehen uns beide, wir wechseln. Ich ziehe Ihre Heizungskleidung an und dann versehe ich auch Ihren Dienst. 200, Srini? Nicht doch, mein lieber 100. Sie brauchen ja nicht mal zu arbeiten, das ist doch keine Arbeit im Pyjama rumlaufen. Sie bleiben hier. Hier? Mit der Dame? Um Gottes Willen. Nein, also nicht hier. Im Nebenabteil. 200 Srini. Hier mit der Dame 100 Srini. Herr, Sie bekommen keinen Piaster mehr als 100 Srini. Und jetzt gehen Sie ins Nebenabteil. Kommen Sie, wir ziehen uns um. Und wenn Sie sich schlecht benehmen, lieber Freund, dann lasse ich Sie sofort vom Schaffner einsperren. 150 Srini. Ich habe Frauen und Kinder. Was war das? Ich höre wohl nicht recht. Ich höre immer Frauen. Zwei Frauen. Ich bin Mohammedaner. Ist das denn die Möglichkeit? Das sieht man Ihnen ja gar nicht an. Na sowas. Und da wollen Sie hier auch noch bei der Dame bleiben? Schämen Sie sich denn nicht ein bisschen? Was? Wenn das Ihre Frauen wüssten. Also gut, bitteschön. Ich habe Verständnis für Ihre Frauen, für Ihre Situation. Also ich gebe Ihnen 120 Srini. Gemacht? Bitte? Hier? So. Bitteschön. Na, jetzt habe ich noch 2 Srini 25. Oje. Ich glaube, in dieser Nacht habe ich schwerer gearbeitet als jemals zuvor. Aber als ich am Morgen so um 10 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Sljudjevac ankam, völlig schwarz und übernächtigt, hatte ich ein gewisses Gefühl der Errungenschaft. Für meine letzten 2 Srinji 25 kaufte ich mir bunte Kreiden, setzte mich an der Ecke des Freiheitsboulevards und der Avenue des 28. Oktober auf die Straße und malte schöne Sonnenuntergänge auf das Pflaster. Ja, ich habe mehrere Male in meinem Leben bescheiden angefangen, ich, der ich die Mona Lisa im Pariser Louvre gefälscht habe, aber meine Einnahmen waren gar nicht so schlecht. Ah, die alte Dame dort, wohl eine Engländerin, haha, na, die gibt mir sicherlich einen Srinji. Welch hübsche Bilder. Wirklich reizend. Oh, Milady, untertänigsten Dank. Sie armer Mann, Sie haben doch gewiss auch einmal bessere Tage gesehen. Milady, allerdings. Doch, ich habe ja doch die Mona, Heizer war ich bei der Eisenbahn. Sie arme. Mhm. Wie sind Sie denn so heruntergekommen? Milady, eine lange Geschichte. Ich bin gewissermaßen ein Opfer der Umstände. Nun ja, also wir sind ja alle Opfer der Umstände, gewissermaßen, nicht wahr? Sie sind ja ein rechter Philosoph. Milady, wissen Sie, wenn man hier so Tag aus und Tag ein sitzt, nun ja, da gehen einem so mancherlei Gedanken durch den Kopf. Ja, da haben Sie wohl recht. Mhm. Hier haben Sie noch etwas. Milady, vergelt's Gott, Milady. 5 Srinji, na ja, das ist schon eine Tube Ultramarin. Die habe ich mir allerdings nicht mit dem Malen, sondern mit dem Philosophieren verdient. No, vielleicht sollte ich Straßenpflasterphilosoph werden. Aber es geht aufwärts. Und schon am zweiten Tage kam Liane vorbei. Das war einer der Zufälle, die es in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht gibt. Zuerst sah sie mich gar nicht, sondern ging stolzen Schrittes und erhobenen Hauptes über einen meiner Sonnenuntergänge im Hochgebirge hinweg. Aber als sie auf die letzten Sonnenstrahlen am Meer trat, rief ich sie an. Bitte untertänigst um eine milde Gabe. Was, Sie? Ja, was tun Sie denn hier? Entschuldigen Sie, das kann ja doch nur wohl jeder Mensch sehen. Ich sitze hier, Sonnenuntergänge auf das Straßenpflaster malend. Aber ich muss gestehen, ich finde Sie nicht sehr mildtätig. Nein, denken Sie an alles, was wir zusammen durchgemacht haben. Hier können wir uns nicht unterhalten. Ich verfolge gerade jemanden und werde auch von jemandem verfolgt. Ah ja, aha, ja, ich verstehe. Und da möchten Sie die Kette nicht unterbrechen. Kommen Sie heute Nacht zu mir. Na. Ich wohne in der Mushta-Allee 33. Mushta-Allee? Mushta, wer war denn das nur wieder? Der prozegowinische Nationalheld. Ah, der, ja natürlich. Verehrung. Kommen Sie nach Mitternacht. Mhm. Ich habe vorher Besuch. Jemand, dem ich Dokumente entwenden soll. Jetzt muss ich leider weiter. Leben Sie wohl. Da hinten kommt schon mein Verfolger. Ja, gut. Also wieder Glück gehabt, nicht wahr? Aha, dieser Kleine da mit der Brille. Der mit der dunklen Brille sogar. Naja, natürlich. Aktentasche, das ist sicher der Verfolger. Eine milde Gabe für einen armen Künstler, bitte. Aha, keine Zeit. Keine Zeit. Verfolger lässt sich nicht aufhalten. Naja, also der Mann nimmt sein Geschäft ernst. Kommen Sie herein. Dankeschön. Ich muss schon sagen, noch ein bisschen höher ging es wohl nicht, was? Mein Gott, ja. Man ist nicht der Jüngste. Was wollte ich fragen? Ja, ich wollte fragen, haben Sie dem Mann die Dokumente entwendet? Er hatte sie zu Hause gelassen. Ach, na das war aber gewiss eine Enttäuschung, nicht wahr? Das bringt unser Beruf nun mal so mit sich. Ja, warum geben Sie ihn denn nicht auf? Man muss sich nicht entmutigen lassen. Außerdem hat der Beruf auch seine schönen Seiten. Ja, naja. Also, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag, wenn Sie erlauben. Aha. Ich bitte Sie, passen Sie mal auf. Ich bin Kunsthändler und besitze Bilder von großem Wert. Sie haben gute Beziehungen, mit denen Sie mir helfen können, die Bilder an den Mann oder gar an den Staat zu bringen. Da können wir dann beide wunderbar und in Frieden davon leben. Vielleicht in einer schönen Villa, wenn Sie wollen, auch etwas außerhalb der Stadt. Seltsam. Ja? Man sieht Ihnen gar nicht an, wie bürgerlich Ihre Ziele sind. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sogar Sie einer von denen sind, die einen immer auf das rechte Gleis bringen wollen. Ja, nun also, ob das nun gerade das rechte Gleis ist, das hängt natürlich von der Art des Betrachters ab. Wieso? Sie wollen im Laufe der Zeit eine Kunsthändlersgattin aus mir machen. Etwas Respektableres dürfte es kaum geben. Ich habe aber noch nicht erwähnt, dass ich die Bilder erst anfertigen muss. Ach so, Sie sind Maler. Das ist allerdings schon etwas ganz anderes. Noch schlimmer. Ich bin Fälscher. Aber ein großer Fälscher. Ein Fälscher von Gottes Gnaden. Also bitte spotten Sie nicht. Sie haben recht. Auch bei Spioninnen sitzt irgendwo ein tiefgläubiger Kern. Aber wie gesagt, ich bin ein großer Fälscher. Wissen Sie, von wem die Mona Lisa im Pariser Louvre ist? Keine Ahnung. Ach so. Aha. Naja, Sie sind in der Kunstgeschichte nicht bewandert. Sie hätten mir wahrscheinlich auch geglaubt, wenn ich gesagt hätte, dass sie von Leonardo da Vinci ist, nicht wahr? Ach, von dem ist sie, aha. Oh weh. Na, dann reden wir von etwas anderem. Auf diesem Gebiete werde ich Sie wohl nicht beeindrucken können. Dafür könnten Sie mich dieser Tage einmal dem Direktor der Nationalgalerie vorstellen. Das ist der Kultusminister selbst. Oh. Er ist gleichzeitig Direktor der Nationalgalerie und von dem Konservatorium für Musik. Außerdem hat er eine prozekowinische Rhapsodie geschrieben. Aha. Nun also ein vielseitiger Mann. Günstig. In diesem Falle sehr günstig. Er gehört doch sicher auch zu Ihren Freunden. Na, wo denken Sie hin? Nicht doch. Nicht gleich so empfindlich immer sein. Was ist denn das? Ich meine es offiziell. Oh, ja, offiziell kenne ich ihn. Na, also gut, schön. Ich möchte ihn auch kennenlernen. Sie werden sehen, wir werden uns großartig verstehen. Ich glaube nicht, dass ich mir von diesem Land einen falschen Begriff gemacht habe. Aber erst muss ich nun das Bild fertig haben. Ob ich es mal mit einem Rembrandt versuche, was meinen Sie? Oder halten Sie das für zu anspruchsvoll? Ich weiß nicht, wenn Sie meinen. Aha, naja. Also ich werde es mir überlegen. Aber vorläufig habe ich Hunger. Also ganz ehrlich gesagt, die Kost, wissen Sie, eines Straßenpflastermalers ist etwas karg, wenn ich so sagen darf. Möchten Sie mir jetzt nicht ein kleines Diner servieren? Hm? Irgendwo und irgendwie müssen wir doch dieses glückliche Wiedersehen feiern. Was? Ja, ich werde Ihnen ein Schaschlik Schaschagü bereiten. Pardon, ein was? Ein Schaschlik Schaschagü, das prozegowinische Nationalgericht. Ach so, ein Schaschlik Schaschagü, aha, die Art. Naja, Nationalgerichte, Nationalhelden. Ja, ja, das ist schon hier ein ganz richtiger Staat. Man braucht nur noch einen Nationalmaler. Aber dafür werde ich sorgen. Aus was besteht denn dieses Nationalgericht? Aus kleingehacktem Hammelfleisch, türkischen Bohnen, rotem Paprika, Honig, schwarzem Pfeffer, Weintrauben, Senf, Zwiebel, Knoblauch, Essig. Ich verbrachte ein paar aufregende Wochen in Lianes Wohnung. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Rembrandt malte. Rembrandt, dieser Fürst unter den Malern aller Zeiten, vor dessen Genie ich zunächst schier verzagte. Und das Bild gelang. Eines Tages war es fertig. Ich nannte es Bildnis des Cornelius Rademacher. Und als das Bild trocken war, ließ ich mir von Liane eine Empfehlung an den Kultusminister, Monsieur Sergi Srop, geben und suchte ihn eines Morgens in seinem Ministerium auf. Das Bild hatte ich mitgenommen. Exzellenz, ich möchte diesen Rembrandt an den prozegowinischen Staat verkaufen. Missliche Umstände, Sie verstehen, zwingen mich, das Bild zu veräußern. Ah, ein schönes Bild. Ja. Ein großartiges Bild. Diese Dichte. Es dürfte sich um die mittlere Periode handeln. Also Friedländer meint 1639. Allerdings Dessauer meint 1641. Also ich glaube eher so 1640. Ah, das ist interessant. Das meint Honigstedt. Ja, ja. 1640. Mhm. Also der Strich, ja, unverkennbar. Es ist der Strich von 1640. Seit wann befindet es sich denn in Ihrem Besitz? Ach, mein Vater hat es mir vererbt und sein Vater hat es aus niederländischem Privatbesitz damals erworben. Ah, ja. Ja, ja, ich würde es gerne für die Nationalgalerie erwerben. Wir haben nur einen Niederländer, einen Rubens, und der ist unter uns gesagt nicht echt. Na, also dann gehört er eben nicht in die prozegowinische Nationalgalerie. Ja, Sie haben ganz recht. Ich würde ihn gerne durch diesen Rembrandt ersetzen. Aber ich glaube, die Staatskassen sind leer. Sie sind immer leer. Wir sind ein armes Land, Herr. Giska, Robert Giska. Ein berühmter Name, sind Sie? Der Normannenherzog war ein Vorfahr von mir. Ja, ja, ja, Herr Giska. Wir sind ein armes Land. Exzellenz, dann werde ich Ihnen den Rembrandt schenken. Ihr Großmut ist überrascht. Ja, wie haben wir das verdient? Na, ich werde es dem Ministerpräsidenten melden. Er wird es seiner königlichen Hoheit melden. Eine Auszeichnung dürfte Ihnen gewiss sein. Exzellenz, wenn ich wirklich eine Auszeichnung verdiene, dann nicht für die Schenkung, sondern für die Anfertigung des Bildes. Ja, wie ist das zu verstehen? Ich habe dieses Bild dem unsterblichen Rembrandt, nun sagen wir, nachempfunden, Exzellenz. Es ist von mir. Ja, aber das ist ja Betrug. So ist es, genau, Exzellenz. Ja, aber ein Betrug, der Ihrem Fürstentum zugute kommen könnte. Bedenken Sie, bitte, ich kann Ihr Museum mit fremden Kunstschätzen füllen, an denen im Laufe der Zeit ausländische Galerien und Sammler Interesse finden könnten, ja, ich glaube, werden. Ich könnte Ihnen einen großen Maler, einen Nationalmaler geben. Seine Existenz allerdings müsste historisch untermauert werden. Sie scheinen über allerhand Künste zu verfügen, Herr Giscard, von denen die Überredungskunst nicht die geringste ist. Ich will es mir überlegen. Der Kultusminister überlegte nicht lange, genau 24 Stunden. Dann wurde ich zum Ministerpräsidenten gerufen. Wie haben Sie sich das gedacht, Herr Giska? Exzellenz, ich habe es mir so gedacht. Zuerst findet man das Gemälde eines Unbekannten. Der Name des Malers enthüllt sich mit Hilfe eines Kunsthistorikers, den man natürlich gekauft hat. Man geht nun den Spuren nach zum Fundort, also am besten vielleicht zu einem ihrer orthodoxen Klöster im Süden, so dachte ich mir, und siehe da, man findet eine Reihe weiterer Gemälde des Meisters, der sie vor vielen hundert Jahren selbstverständlich hier in aller Stille und Zurückgezogenheit von der Welt gemalt hat. Und dann kommen zuerst die amerikanischen Sammler und dann sogleich die europäischen, die natürlich empört sind, dass alle Kultur nun wieder nach Amerika geht. Und so kommt die Prozegowina zu Geld. Sie sind ein Teufelskerl, Herr Giska. Nur ein ergebener Diener des prozegowinischen Fürstentums. Das heißt, wenn Sie es wollen. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Oh, sehr gern. Prozegowinischer Cognac, aber er nimmt es mit jedem französischen Cognac auf. Ja, danke. Nun, wie schmeckt er Ihnen? Gut, sehr gut. Ist ein bisschen wohl anders als französischer Cognac, nicht? Besser. Ja, ja. Ja, ich sehe schon im Geiste unsere Staatskassen gefüllt. Die einzige Schwierigkeit ist noch, wie bringen wir es königlicher Hoheit bei? Na, muss ich es denn wissen? Es ist meine Aufgabe, Fürst Jaroslav, den Sechsten über alles Wesentliche zu informieren, was im Fürstentum vor sich geht. Nun, vielleicht bringen Sie ihm meinen Rembrandt mit. Das ist eine vorzügliche Idee. Er hat Sinn für Kunst. Und schon wenige Tage nach dieser Unterredung, ich arbeitete gerade an einem El Greco, wurde ich zu seiner königlichen Hoheit Fürst Jaroslawl dem Sechsten gerufen. Er ist ein Schelm, Giska. Wenn königliche Hoheit so meinen. Aber ich bitte königliche Hoheit zu bedenken, dass es zum Besten des Landes ist. Ja, er sei meiner Huld versichert, Giska. Aber vergesse er nicht, wenn er das Wohl unseres Landes im Auge hat, auch die Taten unseres Nationalhelden Siegmund Mushtar durch seine Kunst zu verewigen. Das ist ein Nationalmaler einem Nationalhelden schuldig. Ich werde mich über Siegmund Mushtar informieren, Königliche Hoheit. Der Siegmund Mushtar hat im 13. und 14. Jahrhundert mit einer Handvoll Getreuer unser Land gegen die Plavatier, gegen die Rumänen, die Vojvoden, die Madjaren, die Tartaren und die Dings da, die diese Wolynen verteidigt. Bravo, bravo, Königliche Hoheit. Gegen alle zur gleichen Zeit? Nein, nein, nacheinander. Aha, aha, ja. Ich werde es schildern, Königliche Hoheit. Er mag mit seiner Arbeit fortfahren, aber Giscard, sei er vorsichtig. Königliche Hoheit, Vorsicht liegt auch in meinem eigenen Interesse. So waren nun alle Vorbedingungen geschaffen und ich konnte mit der Arbeit beginnen. Indessen begann der Kultusminister in einer Monographie den Nationalmaler historisch zu untermauern. Ajax Mazurka sollte er heißen. Und kaum mehr als ein Jahr drauf waren nicht nur einige Spätwerke des Meisters in amerikanischem Besitz, sondern Ajax Mazurka war ein kunstgeschichtlicher Begriff geworden. Hierzu sagt Riedelmeiers Handbuch der Kunst: Ajax Mazurka, bedeutender prozegowinischer Maler des frühen 17. Jahrhunderts, der prozegowinische Rembrandt benannt, geboren 1578, Klammer, Fragezeichen, Klammer zu, zu Bromischl bei Vlastobol, als Sohn armer, aber bibelkundiger Bauern, lernte er im Jahre 1594 El Greco kennen, der sich auf der Durchreise von Kreta nach Spanien in der Prozegowina auffällt. Dieser entdeckt in einigen Zeichnungen an den Mauern des elterlichen Bauernhauses das Talent des Jünglings und erteilt ihm elementaren Unterricht. Unter diesem Einfluss entstehen die Gemälde »Saul vertreibt die Galiläer aus seinem Palast« 1596 und »Josef und das Weib des Potiphar« 1597. Später befreit sich Mazzirka von dem Einfluss El Grecos und sein Stil wird unmittelbar und dicht. In den Jahren 1624 bis 1628 entstehen die dichtesten seiner Gemälde. Sigmund Muschtar vor Adrianopel 1617, Sigmund Muschtar ruft zum Feldzug gegen die Rumänen und Tataren auf 1620, überraschtes Liebespaar 1624 und Sigmund Muschtar auf dem Sterbelager 1628. Mazzirkas Werke galten lange Zeit als verloren und wurden erst vor wenigen Dekaden in dem Bergkloster Sitomir aufgefunden, wo sie vermutlich seit der Zeit der prozegowinischen Befreiungskriege aufbewahrt und seitdem vergessen waren. Literatur: Sergei Srop, Ajax, Mazzirka und der prozegowinische Frühbarock, Giselher Föhrwald, Der Könner aus den Bergen, ein Mazzirka-Roman. Ich erhielt eine Villa am Rande der Stadt, einen Zweispänner und ein großzügiges Monatsgehalt, von welchem ich und Liane, die ihre Spionagetätigkeit nun doch an den Nagel gehängt hatte, höchst komfortabel leben konnten. Als mir aber zu Ohren kam, welch ungeheure Preise der Staat für echte Mazurkas erzielte, denn inzwischen wollte auch jedes europäische Museum einen haben, wurde ich etwas unzufrieden. Ich empfand, dass die Einkünfte doch nicht ganz gerecht verteilt wurden. Und so ließ ich mich dann eines Tages beim Ministerpräsidenten melden, um ihm meine Beschwerde vorzutragen. Sie müssen es eben als Steuern betrachten, die Sie dem Staat bezahlen. Sie dürfen sich doch wirklich eigentlich nicht beklagen, Herr Giscard. Sie leben in Wohlstand und ungestörter Sicherheit. Was wollen Sie mehr? Exzellenz, man möchte sich ja doch auch einen Sparsrinji zurücklegen können für den Abend, ich meine für den Lebensabend. Wenn die Hände nicht mehr so recht wollen, möchte ich doch sagen, es ist ja doch menschlich, dass auch bei einem, verzeihen Sie, Exzellenz, aber ich sehe wirklich nicht recht ein, warum ich auf Kosten meiner eigenen Zukunft den Hof seiner königlichen Hoheit ernähren soll, möchte ich sagen. Er könnte sich ja auch schließlich etwas einschränken. Herr Giscard. Bitteschön. Auch Sie sind uns Dank schuldig. Exzellenz, ich weiß es doch. Ich bitte um Vergebung, Exzellenz. Und ich gebe auch zu, dass ich inzwischen eine gewisse Anhänglichkeit an dieses Land und seine Bewohner gewonnen habe. Vielleicht ist es wirklich eine Art Nationalstolz auf das Land, dem ich einen Nationalmaler geben durfte. Und, Exzellenz, dennoch... Sehen Sie, wir werden uns schon weiter vertragen. Kurz... Ich hatte mich breitschlagen lassen. Ich bin nämlich also im Grunde meines Wesens ein weicher Mensch, obgleich diese meine Veranlagung nicht in allen Lebenslagen hervortritt. Auch neige ich zur Sentimentalität, aber das gehört ja jetzt im Augenblick nicht zur Sache. Wie dem auch sei, ich beschloss, mir eine Nebenbeschäftigung zu suchen, um noch etwas dazu zu verdienen. Das Fälschen von Holbeinzeichnungen war von je eine meiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Es beruhigt die Nerven, was es dann zu einem idealen Hobby macht. Alles wurde sogleich abgesetzt, denn da Holbeinzeichnungen kaum zu zählen sind, kommt es ja eben glücklicherweise auf ein paar mehr gar nicht an. Mein Meisterwerk dieser Gattung war ein Bildnis einer gewissen Lady Violet Pratt, eine schöne Zeichnung einer schönen Dame, die ich an einen englischen Unterhändler verkauft hatte. Und diese war beinahe mein Verderben, aber doch nicht ganz. Jedenfalls bewirkte sie den frühzeitigen Abschluss meines prozegowinischen Abenteuers. Ja, eines Abends saßen Liane und ich gemütlich in unserem Heim, sie am Strickrahmen, natürlich, ich bei der geistigen Vorbereitung auf eine neue Holbeinzeichnung, als der Diener eine Karte brachte. Lionel Roderick Pratt stand auf ihr zu lesen. Pratt? Mir wurde kalt. Im Geiste sah ich die Zukunft meiner Gewerbefreiheit versinken. Ich sagte dem Diener, er solle den Herrn hereinrufen. Robert, was ist dir denn? Du bist ja so blass. Soll ich dir eine heiße Zitronenlimonade bringen lassen? Ich glaube nicht, Liane, dass eine heiße Zitronenlimonade hier Abhilfe schaffen würde. Es handelt sich um... das ist ein unangenehmer Zufall. Am besten, du lässt mich mit dem Herrn jetzt allein. Guten Abend, Mr. Pratt. Sind Sie Herr Giska? Ja, der bin ich. Ich heiße, wie Sie wohl schon auf meiner Karte gesehen haben, Pratt. Lionel Roderick Pratt. Ruft dieser Name nicht eine Erinnerung in Ihnen wach? Ich wüsste nicht. Nicht? Vielleicht kann ich Ihrem Gedächtnis ein wenig nachhelfen. Stammt dieses Blatt nicht aus Ihrer Sammlung? Ganz recht, ja. Ich habe dieses Blatt besessen, bis die Umstände mich sozusagen zwangen, es zu veräußern. So. Sind Sie nicht auch vielleicht der Verfertiger dieser Zeichnung? Mr. Pratt, wäre ich Meister über solche Strichführung, sehe ich jetzt nicht hier. Nun, vielleicht sitzen Sie in der Tat bald ganz woanders. Ich verstehe Sie nicht. Dann will ich mich deutlicher ausdrücken. Sehen Sie, dieses ist Lady Violet Pratt in Ihrer Version. Ja. Aber hier ist Lady Violet Pratt, wie sie wirklich ausgesehen hat. Das heißt, zumindest wie Hans Holbein, der Jüngere, sie gesehen hat. Sie meinen, Lady Violet Pratt hat wirklich existiert und Holbein hat sie gezeichnet? Ich will Sie weder mit Expertisen noch mit meinem Stammbaum langweilen, aber so ist es. Ja, an einen solchen Zufall hatte ich allerdings nicht gedacht. Man kann ja schließlich nicht an alles denken. Aber Sie müssen doch zugeben, dass meine Lady schöner ist. Ich bitte Sie, meine Familie nicht zu beleidigen. Gut. Also, was gedenken Sie jetzt zu tun? Vermutlich werden Sie mich jetzt ruinieren? Nein. Das heißt, sofern das meinen eigenen Interessen parallel läuft. Wie soll ich denn das verstehen? Folgendermaßen. Ich gedenke nicht, Sie der Justiz auszuliefern. Ich habe noch nie einen Beruf gehabt. Aber Sie wissen ja, wie es heute um uns alte englische Familien steht. Auch wir müssen heute arbeiten. Und so gedenke ich jetzt, Kunsthändler zu werden. Also, mit anderen Worten, Sie gedenken, sich auf meine Kosten zu bereichern. Ja, gewissermaßen. Ja, also, da muss ich Sie leider enttäuschen. So einfach wird das nicht sein. Ich gehöre nämlich dem prozegowinischen Staat. Ich bin Masurka. Umso besser. In Zukunft werden Sie mein Masurka sein. Oh ja. Da müssten Sie mich aber erst mal der Prozegowina abkaufen. Warum denn kaufen? No. Ein kleiner Druck ist wirksamer und viel billiger. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die prozegowinische Regierung es auf einen völligen Ruin ankommen lassen würde, indem sie die Gelder für alle die verkauften Meisterwerke von Masurka zurückzahlt. Wer ist eigentlich der zuständige Minister für derlei Fragen? Am besten, Sie gehen gleich zum Ministerpräsidenten. Da sind Sie gleich an der Quelle. Gut. Morgen früh gehe ich zum Ministerpräsidenten. Und Sie packen am besten gleich Ihre Koffer. Morgen Abend fahren wir ab. Auf Wiedersehen, Herr Giska. Wir haben ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Meine Holbeinblätter. Meinei, hätte ich sie liegen gelassen. Also, guten Abend. Adieu. Der Diener wird Sie hinaus begleiten. Ich habe zugehört, Robert. Jetzt ist alles verloren. Aber, Kindchen, wer wird sich denn gleich so aufregen? Nichts ist verloren. Sein Holbeinblatt war genauso falsch wie das meine. Obwohl, ich muss schon sagen, es ist gar nicht schlecht. Aber, Robert, du hast ihm doch alles... Liebes Kind, jetzt hör mal zu. Das ist endlich die Gelegenheit, auf die ich schon lange gewartet habe. So kommen wir doch endlich aus der Prozegowina wieder raus. Du weißt doch, wie weich ich bin. Ich selbst hätte niemals das Herz gehabt, diese Verbindung hier von mir auszulösen, obwohl du doch weißt, wie langweilig mir dieser Ajax-Masurka nun schon geworden ist. Aber dafür haben wir ja jetzt diesen Mr. Pratt am Hals. Nicht lange, mein Herzchen. Nicht für lange. Als wir drei am nächsten Abend in einem Erste-Klasse-Abteil im Orient-Express saßen, sann ich auf eine List, diesen Mr. Pratt loszuwerden. Und hierbei kam mir, wie schon so oft in meinem Leben, wiederum ein günstiger Zufall zur Hilfe. Als nämlich der Schaffner kam, um unsere Fahrkarten zu kontrollieren, erkannte ich in ihm unseren Freund von damals, als wir unter diesen absonderlichen Umständen in die Prozegowina reisten. Er erkannte zunächst weder mich noch Liane. Vielleicht waren wir, älter geworden. Ich wartete, bis er unser Abteil verlassen hatte. Und dann lief ich hinter ihm her und bekam ihn auf dem Gang zu fassen. Guten Abend, mein Freund. Ja. Erkennen Sie mich? Ja, Herr. Geht es Ihnen gut? Man lacht. Kann ich etwas für Sie tun? In der Tat, das könnten Sie. Wollen Sie 200 Srinji verdienen? Ja, das will ich. Dachte ich mir's doch. Für den Lokomotivführer und den Heizer springt dann auch noch was dabei heraus. Oh. Aber das regeln wir dann später. Die Sache eilt. Bitte. Passen Sie auf, es handelt sich nur um eine Kleinigkeit. Ich bitte Sie, die beiden Toiletten in unserem Waggon abzusperren. Hm. Verstanden? Ja, Herr. Gut. Haben Sie den Herrn gesehen, der mit der Dame und mir im Abteil sitzt? Ja, Herr. Gut. Sie bleiben hier im Gang stehen, warten, bis der Herr auf die Toilette geht. Toilette? Nur irgendwann wird das ja wohl mal geschehen müssen. Wenn er die Toilette in diesem Waggon abgesperrt findet, geht er in den nächsten Waggon, wo die Toiletten offen sind. Auch verstanden? Ja, Herr. Gut. Eine Minute nachdem der Herr unser Abteil verlässt, ziehe ich an der Notbremse und der Zug hält. Sie hängen den anderen Waggon ab und wir fahren weiter. 300 Srinji. Herr, ich habe Frau und Kinder. Gut. 300. Es kommt nicht so genau drauf an. Oh. Ich ging wieder in unser Abteil zurück und öffnete eine Flasche Cognac, um damit unsere zukünftige Zusammenarbeit zu begießen. Wir tranken viel, das hilft immer. Und nachdem wir eine Weile gesessen und auch getrunken hatten, entschuldigte sich Mr. Pratt für einen Augenblick, ich sagte ja schon, wir sind alle menschlich, und verließ das Abteil. Ich wartete einen Augenblick und zählte 3, 4, 5, 6. Jetzt musste er sich eingeschlossen haben und zog. Robert, was tust du? Ganz ruhig, mein Kind. Es ist alles zum Besten. Du wirst sehen, wenn wir jetzt hier rauskommen, dann sind wir ihn los und sind endgültig frei. Ich glaube, es ist alles gut gegangen. Alles gut. 500 Srinji. Nicht doch. Wir hatten uns auf 300 geeinigt. 300 für einen Waggon, aber ich musste ja den nächsten Waggon auch abhängen. Also eigentlich 600 Srinji. Das stimmt. Srinji. Ja, da haben Sie recht. Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Also das stimmt. In diesem Falle habe ich ja noch 100 Srinji Ermäßigung erhalten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Aber früher hatte der Zug doch nur 2 Waggons. Jetzt hat er 3. Einer ist 3. Klasse. Waren denn da noch andere Reisende drin? Im ersten Waggon nicht. Im 3. Klasse Waggon waren 2 Diplomaten. Ah, das ist gut. Na, sehen Sie, da hat Mr. Pratt doch wenigstens etwas Gesellschaft. Und wenn er Sie versteht, dann können Sie sich ja sogar unterhalten. Ist doch eine ziemlich einsame Gegend hier, nicht? Ja, das blavatsische Stropfsteingebirge. Hier gibt es nur mohammedanische Hirten. Sie mögen Fremde gar nicht. Mhm. Und wie weit war es denn noch bis zum nächsten Dorf? Nur vielleicht 20 Kilometer. Es heißt Zromp. Dort wohnen nur blavatsische Pferdediebe. Die mögen Fremde erst recht nicht. Ja, das erinnere ich. Aber das ist eigentlich alles sehr gut, was Sie da sagen, mein lieber Freund. Ich gebe Ihnen freiwillig 600 Srinji. Oh, bitte, danke. Bitte schön. Danke. Und hier sind noch 100 für den Lokomotivführer. Sehr gut. Bitte schön. Und noch 100 für den Heizer. Ja, ich danke Ihnen, Herr. Möge der Himmel Sie segnen und alt werden lassen. Und eine gute Reise. Mhm. Robert, das hast du wunderbar gemacht. Danke. So, und jetzt an seinen Koffer. Robert, du vergreifst dich an fremdem Eigentum. Aber Unsinn, ich will doch nur die Holbeinzeichnungen vernichten. Dann ist die Sache aus der Welt geschafft. Selbst wenn er eines Tages wieder auftauchen sollte, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte. Weißt du, ich hätte ganz gern gewusst, wie er in Wirklichkeit hieß. Sadomski, Lubomir Sadomski. Ah. Aus der Ukraine, aber luxemburgischer Staatsbürger. Sesshaft in Marseille. Woher weißt du denn das? Während du draußen warst, habe ich ihm seine Papiere entwendet. Siehst du, ich hätte vielleicht doch bei der Spionage bleiben sollen. Ich glaube, ich hätte eine Zukunft gehabt. Und das ist das Ende dieser Episode. Einer der abenteuerlichsten meines Lebens. Wer die andere Holbeinzeichnung angefertigt hat, habe ich allerdings niemals erfahren. Mr. Pratt, alias Sadomski, kann es nicht selbst gewesen sein. Erpresser können keine Künstler sein. Und so gehe ich leider mit dem Bewusstsein durchs Leben, dass es vielleicht irgendwo noch einen anderen genialen Fälscher gibt. Ein Bewusstsein, welches mich manchmal etwas quält und beunruhigt. Dennoch, ich habe seitdem noch viel gefälscht. Ich werde nicht verraten, was es ist, denn ich möchte nicht das Wesen der Kunstbetrachtung untergraben. Ebenso wenig werde ich verraten, wo ich im Augenblick bin oder wie ich in Wirklichkeit heiße. Für Sie, verehrte Hörer, bleibe ich Robert Giscard. Sie hörten Begegnung im Balkan-Express von Wolfgang Hildesheimer. Die Rollen und ihre Sprecher waren Robert Giscard, Viktor de Kova. Potentat Leopold Heinisch. Ein ägyptischer Kunsthändler Guido Wieland. Liane, eine Spionin, Sigrid Marquardt. Lokomotivführer Kurt Jackberg. Heizer Kurt Sowinetz. Schaffner Johannes Klenker. Ältere Dame Hetty Pape. Kultusminister der Prozegowina Karl Merz. Ministerpräsident der Prozegowina Ulrich Betak. Fürst Jaroslawl VI. Egon von Jordan. Riedelmeiers Handbuch der Kunst Willi Schumann. Mr. Lionel Roderick Pratt Karl Fochler. Aufnahme und Schnitt Martha Rittmann. Tontechnik Fritz Lukan. Regieassistenz Emmy Kern. Regie in dieser Produktion des Österreichischen Rundfunks aus dem Jahr 1958 führte Herbert Fuchs.